verbinden mit dir. Ich weiß nicht. Ich finde mich nicht mehr zurechte. Ich finde mich nicht mehr zurechte. Trink einen Korn, Mensch. Komm. Komm, trinken wir einen Korn.